Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Frage Nummer 103. Was bedeutet Iman an den Tag der Auferstehung und was schließt es ein? Also was bedeutet das überhaupt? Er sagt, es ist der feste Glaube, dass dieser Tag ohne Zweifel kommen wird und dementsprechend rechtschaffen handeln. Also der Glaube, der Iman daran oder der Glaube daran ist, dass du dir sicher bist, dass dieser Tag kommen wird und dass du dementsprechend auch dich vorbereitest auf diesen Tag. Was schließt es ein? Er sagt, er schließt den Glauben an die Zeichen und Vorzeichen der Stunde ein. Und Zeichen und Vorzeichen der Stunde, darum könnt ihr euch inshallah ta'ala meine Vortragsreihe auf YouTube oder auf Audiomack anhören, wo inshallah ta'ala diese Sachen größtenteils detailliert erklärt wurden, die sicher davor stattfinden werden. Er schließt den Glauben an den Tod und was danach kommt ein, das heißt die Prüfung im Grab, seine Qualen, sein Wohlleben sowie den Glauben an das Blasen in das Horn, also wenn in das Horn geblasen wird, gerufen wird, dann, ja, das ist die Aufgabe von Israfil a.s., was wir schon hatten, dann fällt alles nieder und wenn dann nächstes Mal geblasen wird, gerufen wird, dann werden alle wieder auferstehen. Auf jeden Fall, all das beinhaltet das, der Glaube an den jüngsten Tag, weil das passiert alles in einer anderen Welt sozusagen. Und an die Auferstehung der Kreaturen klingt ein bisschen grausam, der Wesen oder der Menschen oder der, also alle Dinge aus ihren Gräbern, den Glauben an den Schrecken und die Angst am Tag der Auferstehung, das gehört natürlich dazu, an die Details des Versammlungsplatzes, also dass da, wir haben schon einige Sachen erwähnt, wie mit zum Beispiel das Haut vom Propheten, das Becken vom Propheten, andere Details eben, die erwähnt wurden in den Hadithen, das Fliegen der Blätter, also das Zukommen der Bücher, die Bücher werden einem zufliegen, entweder in die rechte oder in die linke. Das Aufstellen der Waage, darüber haben wir auch gesprochen, beziehungsweise, dass eine Waage eben aufgestellt wird, die die guten und schlechten Taten wiegt. An die Brücke, As-Sirat, die über das Feuer gelegt wird. Das Becken vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, dass jeder Prophet ein Becken hat. Die Fürbitte, also die Shafa'a, jeder Prophet hat Shafa'a, aber unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat die größte Shafa'a. Den festen Glauben an das Paradies und und sein Wohlleben, an seine höchste Belohnung, Allahs Angesicht zu sehen. Und die Hölle und ihre verschiedenen Qualen, welche die schlimmste Abschirmung vor Allah ist. Das sind einige Teile, die dazu gehören. Also im Prinzip alles, was nach deinem Tod passiert. Ja, ganz, ganz gut, ganz kurz und einfach zusammengefasst. Der Glaube an den jüngsten Tag beinhaltet alles, wirklich alles, was nach dem Tod passiert. Dein Aufenthalt im Grab, deine Befragung, wie dein Aufenthalt sein wird, die Details darüber, die Auferstellung selber, die Aktionen, die da passieren, das Bringen vom Thron Allahs, die Stellen der Engel, die Bücher, die Befragung, alles eben, das Eintreten ins Feuer an, all diese Sachen schließt der Glaube an den jüngsten Tag mit ein. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.